Es ist ja sicherlich den meisten schon aufgefallen, dass der Ukraine-Konflikt sozusagen mal wieder zu einer Spaltung innerhalb der Linken geführt hat. Sowas ist ja kein so ungewöhnlicher Vorgang. Also bei Israel passiert das alle paar Jahre wieder, so wie jetzt halt auch wieder. Das überrascht einen insofern da beispielsweise nicht mehr. Hier ist, denke ich, eine erstmal auf den ersten Blick ungewöhnliche Sache, dass es ja hier um etwas geht, was die Linken eigentlich sonst nie sehr interessiert hat, nämlich aus Europa. Ja, also zumindest im letzten Vierteljahrhundert. Früher war es für einen Teil der Linken das Vaterland der Werktätigen, die Sowjetunion und so weiter. Aber was eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert ist, ist eigentlich in der Linken nie so auf wirklich großes Interesse gestoßen. Jetzt natürlich immer von einigen spezialisierten Leuten oder Gruppen abgesehen. Jetzt rückt es dann plötzlich ins Zentrum, so dass man natürlich gleich so ein bisschen den Verdacht haben kann, ja, vielleicht geht es ja gar nicht so sehr um die Ukraine, immer bei dieser Debatte. Und ja, wenn man die Debatte so verfolgt, also ich werde jetzt in erster Linie eingehen auf die, ich sag's mal in Anführungszeichen, pro-russischen Fraktionen in der Linken, muss man zumindest befürchten, dass es bei einem Teil von denen doch auch sehr stark wieder in Richtung Querfront geht. Dafür habe ich auch gleich sozusagen ganz frisch, ich bin da tatsächlich erst selber gestern drauf gestoßen, einen Beleg. Es gab nämlich wieder mal eine Konferenz in Jalta, bei der jetzt nicht die Welt aufgeteilt wurde, aber bei der sich getroffen haben Leute aus der westeuropäischen Linken, also aus Deutschland war Kailas da, sollen auch Leute da gewesen sein, jetzt zumindest aus dem Umfeld der Linkspartei. Ein Teil der trotzkistischen Gruppen, die sind da auch untereinander uneinig, wie mit der Sache umzugehen ist, die haben sich da eben getroffen mit Gruppen der pro-russischen Rechtsextremen und also ein paar Rechtsextremen aus Russland, Gruppen wie Slawische Wache aus der Ukraine, die für so ein großslawisches Reich eintreten. Ich habe extra nochmal sicherheitshalber nachgefragt, weil das hier zu frisch ist, bei unserer Korrespondentin in Moskau, der Ute Weidmann, die also auch ganz klar gesagt hat, dass sie sich besser auskennt mit den russischen Namen, die ich auch so auf die Schnelle nicht hätte einordnen können. Also ganz klare Querfrontangelegenheit hier. Ich werde nochmal auf dieses Papier hin und wieder zurückkommen. Also ich wollte in erster Linie heute so die Argumentationslinie mir anschauen, sie der Realität gegenüberstellen und dann auch fragen, was steckt da eigentlich dahinter. Wer sich jetzt, eigentlich möchte ich mal sagen, fast jetzt egal wo, jetzt Neues Deutschland, aber auch viele trotzkistische Zeitungen, in einer anderen Weise macht es auch konkret, darauf werde ich später auch nochmal näher eingehen, sich das so anschaut, wird zunächst mal feststellen, ein wichtiger Punkt ist immer die Diskreditierung der Maidan-Proteste, die auf unterschiedliche Weise erfolgt. Also sozusagen die Hardcore-Version, das stammt jetzt von der World Socialist Website, das ist eine trotzkistische Gruppe, vor allem in den USA, glaube ich, relativ stark noch. Da heißt es dann, der bezahlte Mob der USA bestand aus gekauften Demokratieaktivisten und faschistischen Schlägern vom rechten Sektor und der Svoboda-Partei. AG Friedensforschung, wer wie die USA mal eben mit 5 Milliarden Dollar die Auseinandersetzungen in der Ukraine anheizt, verfolgt damit ein bestimmtes Ziel. Also da wird also die Regime Change da als eindeutig jetzt von den USA verkauft dargestellt. Von der Konferenz, also es ist jetzt hier der Bericht von dem Kailas, der selber da war. Erörtert wurden die globalen Ursachen des Kiewer Maidan, die Aggressive des westlichen Kapitals, das seinen Einfluss zu erweitern und über die Einbindung der Ukraine in die Strukturen von EU, NATO und USA und die Russische Föderation China und andere potenzielle Konkurrenten einzudämmen sucht. Erörtert wurde der Übergang des Maidan von einer radikal anti-oligarchischen, pro-europäischen Prozess in eine nationalistische Bewegung, dominiert vom radikalen Sektor. Das ist eine etwas andere Argumentationslinie, wo dann halt gesagt wird, okay, anfangs war das okay, dann ist es aber übernommen worden. Gut, wenn wir uns jetzt tatsächlich die Realitäten anschauen, bleiben tatsächlich einige wichtige Fragen offen, einige aber eben auch nicht. Zum Beispiel bin ich mal der Frage nachgegangen, was es eigentlich mit diesen 5 Milliarden Dollar auf sich hat, die dann immer wieder zitiert werden, also überall da rum gereicht werden. Das bezieht sich auf Victoria Nuland, so bekannt wahrscheinlich auch den meisten hier als hier für ihr Fakte EU, also was sie im abgehörten Telefongespräch mal gesagt hat, durchaus aus guten Gründen meiner Ansicht nach, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Was sie halt gesagt hat, was auch man jederzeit nachlesen kann auf den entsprechenden Homepages der amerikanischen Ministerien, ist tatsächlich, dass die USA 5 Milliarden Dollar seit 1991 aber für die Demokratieförderung ausgegeben haben. Ja? Und ich zitiere Sie mal jetzt kurz auf Englisch, ich werde es nachher nochmal sozusagen das Zentrale zusammenfassen. In fiscal year 2013, our assistance topped 100 million Dollar. And much of it went to help Ukraine meet European standards in law enforcement, electoral reform, business climate and the judicial sector, including key support for Ukraine's newly adopted criminal procedure code. So, das Erste, was einem hier eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auffällt, ist die Summe von 100 Millionen, die man ja im Verhältnis zu diesen 5 Milliarden eigentlich setzen müsste. Ja? Mit anderen Worten, also das Fiskaljahr 2013 geht von September 2012 bis September 2013. Das heißt also, für die Vorbereitung des Aufstandes wäre das eigentlich das entscheidende Jahr gewesen. Und hier drängt sich eigentlich die Frage auf, warum die USA gerade in diesem Jahr eigentlich nur ein Viertel der Summe, die sie sonst im Durchschnitt für die Demokratie die Förderung ausgegeben haben, da veranlagt haben. Man sollte ja annehmen, dass sie dann doch eher mehr investiert hätten als im Durchschnitt. Gut, wenn man jetzt mal nachforscht, worum geht es eigentlich tatsächlich, also ist es ja nicht so, dass die westlichen Staaten da jetzt keine Ziele hätten. Ich denke, die Ziele sind aber schon von Anfang an ziemlich klar benannt worden. George Bush, damals noch der Senior, 1992 zum Freedom Support Act, das entscheidende Gesetz jetzt für die Förderung von osteuropäischen Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also ganz klar oder recht deutlich, denke ich, auch erklärt, was das Ziel ist. Will provide support for the trade and investment activities of US companies to help lay the economic and commercial foundations upon which new democracy will rest. This is an investment in our future as well as theirs. The IMF quota increase, also International Währungsfonds, will ensure that the IMF has adequate resources to promote free markets in the former Soviet Union and elsewhere throughout the world. By contributing to a more prosperous world economy, the IMF will expand markets for US exporters and increase jobs for American workers. Also das Eigeninteresse wird da in keiner Weise verborgen gehalten. Ja, das mit der Prosperität ist natürlich immer so ein kapitalistisches Märchen. Ja, wenn man bedenkt, dass gerade in Russland die Lebenserwartung in den 90ern erst mal 10 Jahre gesunken ist. Worum es aber geht, nämlich die Schaffung eines neuen Marktes, wird da natürlich recht deutlich gesagt. Was nochmal interessant ist, denke ich, bei Newland, dass eben so Sachen wie eben Business Climate eine große Rolle spielen, aber auch eben Meet European Standards of Law Enforcement, dass also gewissermaßen die USA hier auch das eine Zuarbeit für die EU betreiben, weil eben beide ein Interesse haben, das Freihandelsregime eben auch auf die Ukraine auszudehnen. Ja, Free Markets ist natürlich immer auch ein ideologischer Begriff. Markt ist eigentlich immer eine staatliche Veranstaltung, meiner Ansicht nach, so frei er sich auch immer geben mag. Was das heute bedeutet, ist natürlich wesentlich mehr als einfach nur eine gesetzliche Garantie des Privateigentums auch an Produktionsmitteln mit den entsprechenden dazugehörigen Gesetzen. Es geht heutzutage natürlich schon ein ganzes Ende weiter. Das heißt, es bedeutet erstmal Austeritätspolitik und Privatisierung, die mit Sicherheit dann natürlich auch zu Massenentlassungen führen wird. Und man muss heute natürlich auch sagen, Einbeziehung in das Freihandelsregime ist mit einigen Gefahren für die bürgerliche Demokratie verbunden. Ich denke in erster Linie, so die entscheidenden Punkte sind da Kontrolle der Haushaltspolitik, wie es in der EU ja seitens Deutschlands schon recht weitgehend praktiziert wird. Da haben die USA einen etwas anderen Standpunkt, die muss ich da mal ein bisschen in Schutz nehmen. Die würden also eher die ganze Regierung lahmlegen, als jetzt eine wirklich verfassungsmäßige Regel einzuführen, die eine bestimmte Haushaltspolitik nicht gestattet. Aber die Gefahr ist natürlich schon, dass entweder indirekt über die Verschuldung oder direkt über Vereinbarungen, die da unterzeichnet werden, die Freiheit in der parlamentarischen Demokratie durchaus eingeschränkt wird. Zweiter Punkt, das ist im Moment noch nicht aktuell, wird aber wahrscheinlich aktuell werden, der Investorenschutz, wie er ja auch in den Freihandelsabkommen immer vorgesehen ist, mit einem sozusagen speziellen Regelwerk nochmal für Unternehmen, also im Grunde einer, wie ich sagen würde, einer neuen Form von Standesjustiz, wo die normale bürgerliche Justiz nicht mehr gut genug ist, sondern eben spezielle Gerichte von Unternehmensanwälten über bestimmte Fragen zu entscheiden haben, die eigentlich in der parlamentarischen Demokratie anders entschieden werden. Auffällig ist da, dass solche Fragen in Anführungszeichen dazu zu denken, pro-russischen Linken relativ geringe Rolle spielen. Und dass auch obwohl der ja, sowohl die Opposition als auch eben die Regierung als mehr oder weniger faschistisch bezeichnet wird. Die Rolle, die die EU da möglicherweise spielen könnte, insbesondere da auch wieder Deutschland, auch überhaupt nicht thematisiert wird. Ja? Ich denke schon eine gewisse Sorge, ich sage es durchaus jetzt ganz bewusst mit Vorsicht, weil man es noch nicht so genau wissen kann, sollte einem schon bereiten, die Möglichkeit, dass die EU, insbesondere jetzt eben Deutschland, da durchaus mit völkischer Politik, also eben tatsächlich unter bewusster auch Nutzung jetzt faschistischer Bewegungen, da Krisenbewältigung möglicherweise betreiben kann. Das Negativbeispiel oder was mich da in dieser Hinsicht sehr misstrauisch macht, ist eben die Politik gegenüber Ungarn, wo also immerhin ja eine Partei regiert, die Mitglied der Europäischen Volkspartei, also Schwesterpartei der CDU ist und die also eben Geschichtsrevisionismus bis hin zur Rehabilitierung von Kriegsverbrechern betreibt, Antisemitismus fördert und so weiter und so fort, also alles Sachen, die völlig zu Recht der ukrainischen Rechten auch vorgeworfen worden, aber all das spielt aber auch keine große Rolle. Wie gesagt, wie es kommt, welche Politik da die EU wirklich betreiben will, würde ich erst nochmal abwarten. Positives Zeichen, denke ich, ist, dass die Zahl der Faschisten in der ukrainischen Regierung tatsächlich gesunken ist. Und einiges, denke ich, wird man nochmal abwarten müssen, in der Hoffnung, dass einige Vorfälle nochmal geklärt werden oder einige Entwicklungen nochmal geklärt werden, die bis jetzt völlig unübersichtlich sind. Also dieses Maidan-Massaker, wo über 100 Menschen erschossen sind, ist unklar, wer das jetzt zu verantworten hat, welches Ziel das hatte. Und es ist auch nicht klar, warum die damalige ukrainische Opposition das Abkommen, das sie unterschrieben hat, innerhalb kürzester Zeit gebrochen hat. Meine Vermutung hier ist eher, dass die westlichen Staaten da im Chaos improvisiert haben, weil dieser Bruch des Abkommens, das sie selber unterschrieben haben, ist ja auch eine Blamage eigentlich für deren Diplomatie. Das gibt man sich eigentlich nicht so ohne weiteres. Interessant, denke ich, ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Abkommen, das unterzeichnet wurde, eine Regierung der nationalen Einheit vorsah, an der auch die Faschisten beteiligt gewesen wären, wenn auch nicht klar ist, in welcher Form genau. Und dass dieses Abkommen mit Zustimmung Russlands ja geschlossen worden ist. Ja, das ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt in der pro-russischen Linken dann keine Rolle spielt. Gut, ich denke, man muss jetzt schon sagen, auch wenn die Gesamtsituation, denke ich, anders zu beurteilen ist, wenn man die Grünen jetzt nochmal zur Linken zählen will, die, da geht halt sozusagen die Ignoranz in die andere Richtung. Ich denke, man kann sich jetzt nicht damit beruhigen, zu sagen, die Faschisten haben da nur 1 oder 2, vielleicht auch 3% bei den Wahlen bekommen und deswegen sei das alles kein Problem. Das Problem sind ja nicht in aller Regel immer nicht nur die Faschisten selbst, sondern die Frage ist, wie weit können ihre Ideen oder zumindest zentrale Ideen wie Nationalchauvinismus eine viel weitere Verbreitung in der Gesellschaft finden, vielleicht sogar das politische Klima prägen, natürlich auch dann die Politik anderer Parteien beeinflussen, die dann ähnliche Ideen aufnehmen. Und das zweite Problem ist natürlich, dass Faschisten immer, was die Gewalttätigkeit betrifft, vorne sind, auch integriert worden sind in Milizen und Armee und dann natürlich auch allerlei Unheil anrichten können. Das heißt also auch, wenn sie natürlich da weiterhin in der Minderheitenposition sind, haben wir es hier, denke ich, mit einem Problem zu tun, das auch in anderer Form in Russland und ich würde nicht sagen in allen, aber zumindest in einigen osteuropäischen Staaten vorhanden ist, auch in Ungarn beispielsweise. Es fehlt einfach den Bürgerlichen, den Liberalen und auch den Konservativen die nötige Distanz zum Faschismus. Das ist also hier würde sich also nicht in Deutschland setzt sich halt ein anständiger Bürgerlicher nicht mit solchen Leuten zusammen. Diese Distanz fehlt da ganz offensichtlich. Die fehlt wohl auch zum Teil sozusagen an der Basis. Und dafür gibt es sicherlich historische Gründe, ja, also mal so gesagt im Gulag war es erstmal egal, ob einer links oder rechts war. Und diese Länder haben ja auch eine andere Entwicklung genommen, haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sozusagen sind eigentlich erst in so eine Ära von Massenpolitik eingetreten. Es hat sich noch kein wirkliches Parteiensystem gebildet, wie es in, sagen wir mal, stärker verankerten älteren bürgerlichen Demokratien der Fall ist. Sodass wir hier meiner Meinung nach eigentlich eher vor dem Problem stehen, dass wir noch gar nicht wissen, wie sich das alles auswirken wird. Also zumindest, ich glaube, es ist mir noch kein Text untergekommen, wo mir jemand hätte erläutern können, also anhand nachvollziehbarer Kriterien, welchen Einfluss die Faschisten unter welchen Bedingungen auf die Regierung nehmen können. Das heißt, es wird eigentlich im Grunde nur sozusagen polemisiert, entweder verharmlost, indem man sagt, eben ja, alles halb so schlimm, es wird sich schon auswachsen, oder eben dramatisiert, indem ihnen eben sozusagen eine Führungsrolle zugesprochen wird, die sie nicht haben, aber eigentlich weiß es keiner so genau. Also auch wenn es eben in verschiedenen Versionen vorkommt, kann man hier schon mal erstmal feststellen, eine Ausblendung von Dingen, die eigentlich relativ leicht festzustellen sind. Also ich habe nicht allzu lange gebraucht, um jetzt hier dieses Zeugs über Newland und diese 5 Milliarden und wie viel wirklich gezahlt worden ist, da zusammenzubekommen. Das ist offensichtlich nicht von Interesse. Und was natürlich auch offen bleibt, ist die Frage, also wenn eben diese Instrumentalisierung stattgefunden hätte, wie hat man sich sowas eigentlich vorzustellen? Also es geht natürlich hier auch schon immer so ein bisschen in Richtung einer Verschwörungstheorie, für die es eben bis jetzt überhaupt keine Belege gibt. Ich meine, hin und wieder gibt es ja Verschwörungen, aber hat sich in der Vergangenheit immer rausgestellt, sie kommen eigentlich doch irgendwann auch raus. Ja. Also nach allem, ich muss hier an dieser Stelle ehrlich zugeben, ich bin kein wirklicher Experte jetzt für ukrainische Innenpolitik, habe aber natürlich jetzt auch mit einigen Leuten auch von da schon gesprochen, und natürlich mir ein bisschen was angelesen. Das tatsächliche Problem dieser Maidan-Bewegung scheint mir zu sein, dass sie vor allem eine Anti-Bewegung war, also eine Bewegung, die gegen die Korruption und gegen die Oligarchen war. Beides sind tatsächlich sehr bedeutende Phänomene, also auch Korruption in der Ukraine hat man sich schon anders vorzustellen als Lobbyismus oder Käuflichkeit hierzulande. Ja, ich habe bei der letzten Veranstaltung mal gefragt, wer von euch hat schon mal einen Beamten bestochen? Das ist keine Fangfrage. Tatsächlich? Hier in Deutschland? Nicht in Deutschland. Okay, ja. Also was ich damit nur sagen will, ist, in der Ukraine würden mehr Hände hochgehen, wesentlich mehr Hände, wahrscheinlich fast alle. Ja. Ich bin halt ehrlich. Ja, ja, naja, also sagen wir es mal so, es ist halt dieser Zusammenbruch, also der Sowjetunion hat natürlich, sagen wir mal, zu einer Form, ich sag mal so, ursprüngliche Akkumulation 2.0 geführt. Ja, also das, was im westlichen Europa in Jahrhunderten passiert ist, also die Verteilung sozusagen der Güter an die Bourgeoisie, das hat da in einem sehr chaotischen Prozess stattgefunden, der eben Strukturen hinterlassen hat, die tatsächlich eben extrem korrupt sind, sodass es die Leute wirklich betrifft. Ja? Korruptionskritik ist ja häufig auch, ich sag mal so, nicht, ich will mich über was aufregen, aber möchte mich eigentlich nicht um Politik kümmern und dann sage ich, wir sind nicht alle käuflich. Ja. Es ist dabei wirklich ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen. Insofern völlig verständlich, dass die Leute sagen, wir haben davon die Schnauze voll. Das gleiche gilt für die Oligarchen. Ja. Beides hängt ja auch miteinander zusammen. Insofern als Politik wirklich in der Ukraine auch sehr direkt käuflich ist. Ja. Es gibt eine Reihe von Abgeordneten, von denen jeder weiß, die bezahlt der Oligarch so und so. Ja. Also der Lobbyismus, wie er in Deutschland üblich ist, den man natürlich auch als korrupt bezeichnen kann, der funktioniert völlig anders. Ja. Also es funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Und also dass die Leute da auf die Straße gegangen sind, ist natürlich erstmal verständlich und auch völlig richtig. Das Problem ist, dass viele von denen tatsächlich wohl ziemlich unpolitisch sind und es wohl auch eine Fraktion gibt, die so einen Traum vom reinen Kapitalismus hat, die also denkt, wenn das jetzt alles weg ist, wenn wir keine Korruption mehr haben und keine Oligarchen, dann geht es uns allen gut. Also das ist so eben diese Markt-Euphorie, die Bush und andere westliche Politiker dann natürlich auch geschürt haben. Bisschen vergleichbar vielleicht im rechtslibertären Milieu in den USA. Das wird natürlich zu einer Enttäuschung führen, scheint mir aber ein bisschen prägend zu sein und ja, erklärt vielleicht auch, warum da auch jetzt im Hinblick Demokratisierung noch keine wirklichen Erfolge erzielt worden sind. Was man andererseits aber auch sagen muss, also was immer man jetzt von der EU hält und bei aller berechtigten Kritik in vielerlei Hinsicht, es gab ja auch in der Türkei zumindest, ich würde mal sagen, in der Zeit Mitte der 90er Jahre bis so Mitte der Nuller Jahre, auch in der radikaleren Linken eine Debatte, ob man den EU-Beitritt nicht befürworten sollte, weil sich die Leute Leute damals gesagt haben oder viele halt gesagt haben, wir kommen gegen diesen tiefen Staat, also politische Morde, Korruption, politische Justiz und so weiter, wir kommen dagegen nicht an. Die Bourgeoisie und die Bürokratie, die wollen daran nichts ändern. Wenn die aber in die EU wollen, dann müssen sie was ändern. Ja? Das heißt also, viele Linke haben sich von der EU eine Hilfe im Kampf um Demokratisierung versprochen, mittlerweile also unter Erdogan, zumindest in der zweiten Amtszeit, und dadurch, dass mittlerweile eigentlich allen klar ist, die EU gedenkt nicht ernsthaft, die Türkei aufzunehmen, hat sich diese Debatte eigentlich erledigt. Ob die EU diese Ansprüche gerade auch in ihrer heutigen Form überhaupt noch erfüllen kann oder will, ist auch nochmal eine interessante Frage. Würde aber hier immer noch um ein bisschen Verständnis werben, ja, dass gerade auch in der Position der Schwäche sozusagen man natürlich mal realpolitisch sagen kann, okay, das, was wir nicht auf die Reihe kriegen, das kommt vielleicht durch einen äußeren Druck zustande. Ja. Gut, um jetzt wieder auf die Debatte zurückzukommen, ja, wenn wir uns die Regierung heute angucken, würde ich sagen, sie ist in erster Linie eine ziemlich chaotische Regierung, die sich bemüht, einen ganz offensichtlich gespaltenen Staatsapparat unter Kontrolle zu bekommen. Diese Spaltung des Staatsapparats, wo ja natürlich viele prorussische Leute auch immer noch drin sind, über die spricht keiner gerne, aber die ist ganz offensichtlich da. Das hat man bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen. Gut, es kommt dann eben in der linken Debatte sozusagen etwas straight darüber. Also ich zitiere jetzt hier nochmal aus diesem Konferenzbericht. Unterschiedliche Bewertungen gab es zu der Frage, wie die provisorische und gegenwärtige Kiewer Regierung nun zu bezeichnen sei. Als nicht legitim, als faschistisch oder nur als eine gewaltsam installierte neoliberale Regierung, welche die Austeritätsziele der ukrainischen Oligarchen und des ausländischen Kapitals mit Hilfe faschistischer Gewalt durchsetzt. Gut, ich denke hier, um nochmal zurückzukommen auf den entscheidenden Punkt dieses Regime-Changes, denke ich, wird eine Zielstrebigkeit unterstellt, die in so einer chaotischen Situation nicht da gewesen sein kann und die meiner Ansicht nach auch eben der Vorgeschichte dieses Konflikts widerspricht. Es wird ja heute gern vergessen, dass die EU ja erstmal mit dem Janukowitsch verhandelt hat über dieses Abkommen. Und dass das Eingreifen auch erst zu einem Zeitpunkt eigentlich stattgefunden hat, als klar war, dass der alte Präsident nicht mehr zu halten ist. Das heißt, ich sehe es eigentlich eher ein bisschen parallel zu dem, was beispielsweise in Ägypten passiert ist, wo man auch erst mit dem Mubarak verhandelt hat und erst als klar war, der Bursche wird sich nicht an der Macht halten, erst dann eigentlich eingegriffen hat. Gut, wie gesagt, man wird da vielleicht noch einige Fakten rauskriegen, aber für diese Zielstrebigkeit sehe ich zunächst mal keinen wirklichen Beleg. Und gerade die deutsche Haltung ist da meiner Ansicht nach immer sehr zwiespältig gewesen. Auch im Moment möchte Steinmeier ja sozusagen deeskalieren und möchte gerne die Offensive, die militärische Offensive in der Ukraine bremsen. Da jetzt sagen wir mal die prorussische Linke gerne auch darauf verweist, nicht, man muss ja immer den Hauptfeind bekämpfen im eigenen Land, was ja auch nicht mal grundsätzlich falsch ist, sollte man sich aber schon, denke ich, angucken, was sind eigentlich eben tatsächlich die deutschen Interessen, und die sind meiner Meinung nach eben so eindeutig nicht. Das Problem der deutschen Außenpolitik hier ist eher, dass man beides wollte. Also man wollte diese strategische Partnerschaft mit Russland, ja, vor allem im Energiesektor. Also es ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Regierungschef in den Dienst eines ausländischen Staates tritt, wie Herr Schröder das getan hat. Ja. Soweit treibt man Globalisierung normalerweise nicht. Also man muss sich nur mal vorstellen, jetzt Willy Brandt wäre nach seinem Rücktritt Vorstandsvorsitzender eines sowjetischen Staatskonzerns gewesen. Ja, ich denke, da war die Reaktion schon wesentlich heftiger ausgefallen. Kritik hat es ja auch an Schröder gegeben, aber also ich denke, hier ist schon ein politisches Signal. Man will diese langfristige Partnerschaft mit Russland gerne haben. Man will aber auf der anderen Seite aber eben auch dieses Freihandelsregime ausdehnen. Ja, und da wiederum hat Putin ihnen eben klar gemacht, dass beides zusammen nicht geht. Ja, und deswegen wird halt hier auch so rumgeeiert. Und eine auch sehr gerne vorgetragene Behauptung ist ja auch die angebliche antirussische Front der Mainstream-Presse in Deutschland, wo ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß es nicht, wird das jetzt alles ignoriert? Ist das eine Wahrnehmungsstörung? Also erstmal nochmal ein Zitat, das kommt jetzt aus konkret, ja. Es braucht auch keine Gleichschaltung durch ein Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. In freiwilliger Einstimmigkeit intonierten Politiker, Leitartikler und Sendungen aller staatlichen und privaten Anstalten die Hymne auf die Helden von Kiew und den Hassgesang auf den Stalin von Moskau. Ja, also jetzt editorial von konkret. Ich will jetzt nicht alle Gegenzitate vorlesen, die ich da angeführt habe. Nur eins, weil ich das einfach so hübsch finde. Franz Josef Wagner, Bild. Der Russe ist ein Mensch wie wir. Der Russe hat Kultur. Der Russe ist nicht böse. Meine Angst ist böse. Ja. Und also ich würde mal sagen, wenn irgendjemand in Deutschland das sogenannte gesunde Volksempfinden verkörpert, dann ist es natürlich dieser Wagner. Ja. Und gerade eben auch die Springerpresse, die ja per Arbeitsvertrag jeden Journalisten, jeden Redakteur zum Transatlantischen verpflichtet, ja, gerade da, selbst in der Welt, ja, die ja sozusagen das Transatlantikerblatt an sich ist, ja, also wenn da schon in den Kommentarspalten ganz bewusst beide Meinungen präsentiert werden, ja, wir müssten mehr Sanktionen, aber auch nein, wir haben, also die EU hat so viel falsch gemacht, wir brauchen Verständigung mit Russland, ja, dann finde ich, kann von dieser einhelligen Front, denke ich, eigentlich wirklich keine Rede sein. Man könnte es jetzt auch, sagen wir mal, etwas plakativ klassisch sagen, die bürgerliche Presse macht ihren Job eigentlich genauso, wie man sich das Bilderbuch auch vorstellt. Der Interessengegensatz, der in der Politik vorhanden ist, wird da auch tatsächlich wiedergegeben. Ja? Weiterhin gibt es halt auch im konservativen Milieu, wenn man jetzt von den wirtschaftlichen Interessen mal absieht, immer auch neben der transatlantischen die eurasische Option. Ja, das wäre jetzt eher so eine Sache, die man vielleicht in der FAZ erwarten würde, ja, die aber immer eine Rolle gespielt hat, also gerade jetzt eben auch nachdem man sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich die Amerikaner vielleicht gar nicht mehr so nötig hat, wird die Option stärkerer Zusammenarbeit mit Russland ja immer wieder sehr, sehr wohlwollend diskutiert. Ja, die zweite Frage, die sich eigentlich aufdrängt, ist natürlich, wenn jetzt immer behauptet wird, also das Mildeste, was eben über die jetzige ukrainische Regierung gesagt wird, ist ja, dass sie illegitim ist. Ja, das kann man natürlich unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten durchaus sagen. Gilt natürlich für jede Regierung, die durch irgendeine Regime-Change und irgendwas derartiges an die Macht gekommen ist. Die Frage wäre dann natürlich, was macht dann die russische Regierung und die sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine eigentlich legitim? Ja, also ist es mittlerweile klar bekannt, dass also in Russland Wahlfälschung stattgefunden hat, ja, und dass die Referenten in diesen sogenannten Volksrepubliken mit sehr geringer Beteiligung und noch einigen Schummeleien da versehen worden sind, ja. Da wird aber die Frage nach Legitimität sozusagen gar nicht gestellt, sondern eben eine klar unterstützende Position betroffen, bezogen zumindest eben, was diese besagte Konferenz hier betrifft. So, das bedeutet, und das denke ich, kann man jetzt allgemein fast durchgängig feststellen, die Verhältnisse in Russland werden eigentlich völlig ausgeblendet, das interessiert überhaupt nicht. Stattdessen kommt halt etwas, was, sagen wir mal, für linke Politik eigentlich immer problematisch ist, sich das sozusagen zumindest zu eigen zu machen, nämlich geostrategische Argumente, ja, wo die dann natürlich immer mit einem sehr großen Verständnis für die russische Position vorgebracht werden. Das heißt, es wird immer dann halt gesagt, ja, Russland hätte sich quasi in so einer Notwehrsituation befunden und hätte reagieren müssen. Ja. Das erste oder eine Geschichte, die da ja, eigentlich ständig wiederholt wird, ist das Versprechen, die NATO werde keine osteuropäischen Staaten aufnehmen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das wird mal jetzt James Baker, dem damaligen Außenminister der USA, in den Mund gelegt, mal aus Manfred Wörner, deutscher Verteidigungsminister gewesen sein, oder auch Bush. Klar, nachweisbar und nachprüfbar ist das eigentlich alles nicht. Das Erste ist natürlich, dass man jetzt erwarten sollte, würde ich zumindest sagen, ja, Michael Gorbatschow, Generalsekretär der KPDSU, sollte der Mann nicht wissen, was er vom Ehrenwort des Klassenfeindes zu halten hat. Also, wenn ihm die Sache so wichtig gewesen ist, warum hat er keinen Vertrag gemacht? Das wiederum ist eine Frage, die kann man eigentlich einfach beantworten. Sowohl er als auch der Westen, vor allem die USA, die damals eigentlich hauptsächlich da federführend waren für die westliche Politik, hatten eine ganz andere Sorge. Das waren die Atomwaffen der Sowjetrepubliken. Ein beachtlicher Teil der Szenarios Dritter Weltkrieg, wie sie im Westen durchgespielt wurden, fing nämlich genauso an, Zusammenbruch der Sowjetunion, nationalistische Konflikte brichten auf, die Zentralmacht kriegt es nicht in den Griff und die Atomwaffen verteilen sich auf diverse Kriegsparteien. Das war eigentlich das Hauptziel, das eben zu verhindern. Ja? Und wenn man sich eben die Zeitgeschichte anguckt, wird man sehr schnell feststellen, dass die USA, solange bis es passiert ist, gegen eine Aufteilung der Sowjetunion waren. Den Kapitalismus wollten sie dann natürlich haben, aber sie wollten nicht die Aufteilung der Sowjetunion. Ja? Beispielsweise haben sie die Unabhängigkeit der Ukraine erst nach 4 Monaten anerkannt. Also nach 4 Monaten, nachdem das faktisch passiert war, nämlich erst als Gorbatschow weg vom Fenster war. Und klar ist, sie können sich dem jetzt eigentlich nicht mehr in den Weg stellen. Ja? Also so eine langfristige Strategie der Aufteilung jetzt Russlands ist da definitiv jedenfalls nicht erkennbar. Ähnliches denke ich, gilt dann eben also auch jetzt für die Rechtfertigung des Militäreinsatzes auf der Krim, also Kai Ehlers, damals Neues Deutschland. Also der Truppeneinsatz ist ja mittlerweile offiziell auch zugegeben worden von der russischen Regierung, meinte dann ein Signal der Deeskalation in der aufgeheizten ukrainischen Situation. Das ist natürlich schon, denke ich, eine etwas fragwürdige These, die auch, ja, möchte mal sagen, zumindest einige Belege harrt. Die These, die NATO würde Russland einkreisen, ist jetzt geografisch und ohnehin Unfug, also man muss sich jetzt nur die Karte angucken. Von der Einkreisung kann natürlich schon deshalb keine Rede sein, weil es nur um einen, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel der russischen Landgrenze geht, nämlich den Südwesten, wo die NATO heranrückt, während alles, was in Zentralasien und in China ist, dann natürlich also die NATO da keine Rolle spielt und auch auf absehbare Zeit nicht spielen wird. Bedeutsamer scheint mir allerdings hier zu sein, dass die NATO, die ja jetzt schon eigentlich das Kampfbündnis, sagen wir mal, gegen die Sowjetunion immer war, heutzutage nur noch der Koordinierung von Militäreinsätzen dient, aber keine wirkliche politische eigenständige Funktion mehr hat. Ja? Also was diese Koordinierung von Militäreinsätzen ist, für die Praxis bei Interventionen sehr wichtig. Man muss sich mal vorstellen, man ist jetzt General und hat Truppen aus 20 Staaten, ja, 20 verschiedene militärische Traditionen, 20 verschiedene Befehlsketten und die muss man jetzt alle auf die Reihe kriegen. Ja? Das ist halt schon nützlich, wenn diese Leute in der NATO schon mal zusammengearbeitet haben und so weiter und so fort. Ja? Aber die NATO hat also nur als Organisation, denke ich, heutzutage keine wirklichen politischen Ziele mehr. Also diese Ziele haben dann die sozusagen Hauptträger der NATO, nämlich die USA und die EU. Außerdem, da kommen wir jetzt leider ein bisschen in die Militärpolitik, diese ganze Theorie, auf der das beruht, also dieser Sicherheitskordon, Territorium, das man braucht, das ist eigentlich nur relevant für Infanterie- und Panzerschlachten im Stil des 20. Jahrhunderts. Und für moderne Kriegführung, wenn es denn zu einem dritten Weltkrieg zwischen USA und Russland kommen würde, meiner Ansicht nach völlig irrelevant. Ja? Also man wird da keine Tausenden von Panzern da. Das wäre Luft- und Atomkrieg. Ja? Und diese Einkreisungsstrategie geht, denke ich, also widerspricht auch der Militärpolitik der USA, die eben gerade nicht möglichst viele Truppen im Ausland stationieren wollen, sondern ihren Krieg möglichst mobil halten wollen. Und ich sehe auch keinen Beleg dafür, dass der Hafen von Sewastopol, also der russische Marinehafen da, jemals ernsthaft gefährdet war. Ja, das wird kann man natürlich immer behaupten, aber darüber besteht ein Vertrag. Es gibt keinen Beleg dafür, dass jetzt die ukrainische Regierung diesen Vertrag in Frage gestellt hätte. Das Problem jetzt bei dieser Argumentation ist natürlich auch, wenn man sie jetzt umdreht, also umdrehen würde und sagen könnte, die potenzielle Gefährdung eines solchen Kriegshafens ist ein Grund für eine Militärintervention, dann hätten die Kubaner möglicherweise ein Problem. Da hat man ja die gleiche Situation. Die Amerikaner haben ja ihre Militärbasis in Guantanamo, die vertraglich gesichert ist, wo aber natürlich die kubanische Regierung sagt, also eigentlich passt uns das nicht. Ja, die könnten natürlich mit dem gleichen Recht dann, so wenn Putin sozusagen dieses Recht zugesteht, könnten natürlich die Amerikaner auch sagen, okay, wir brauchen jetzt mal 200 Kilometer Sicherheitskondom, damit wir nicht von den kubanischen Panzern überrollt werden. Nicht? Da würde die Reaktion sicherlich ein bisschen anders ausfallen. Ja, weitere Argumentationslinie ist immer Völkerrecht und historischer Anspruch. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, Völkerrecht, also was da jetzt korrekt war und was nicht. Ich denke zumindest, der mittlerweile zugegebene Truppeneinsatz lässt sich schwer völkerrechtlich rechtfertigen. Mit den historischen Ansprüchen ist eigentlich, denke ich, das Hauptproblem, dass man sie eigentlich grundsätzlich zurückweisen sollte. Ja? Also nur weil er irgendwas mal gehört hat, ja, das allein kann jetzt nicht der Grund sein, dass es einem sozusagen wieder gehört. Ja? Also der Eroberungskrieg von 1783 war es, wenn ich mich recht entsinne, der Russland die Krim eingetragen hat. Ja? Da könnten jetzt natürlich auch die Türken kommen als Nachfolger der Osmanen und sagen, ja, das war aber vorher unseres, jetzt wollen wir das auch wieder haben. Ja, das sind also eigentlich Sachen, die, denke ich, in der linken Debatte eigentlich nichts zu suchen haben. Die aber hier jetzt wieder hervorgekramt werden, zumindest in dem Sinne, dass halt dann gesagt wird, da muss man ja Verständnis haben, dass das dem Russen halt so wichtig ist. Da kommt dann sogar erstaunlicherweise so ein Hauch von leichter antistalinistischer Kritik durch. Weil Chruschtschow ja die Krim an die Ukraine, ja, in Anführungszeichen, oder wie es eben auch häufig gesagt hat, verschenkt hat. Ja? Die tatsächlichen Hintergründe dieser Geschichte, die 1954 stattgefunden hat, sind unklar und müssen uns hier an dieser Stelle jetzt auch nicht so sehr interessieren. Interessant ist, denke ich, eher, dass es schon eine sehr starke Tendenz gibt, diese Grenzänderung nachträglich zu delegitimieren. Nicht? Der Chruschtschow war wahrscheinlich besoffen, deswegen hat er das gemacht oder wie auch immer, oder es war irgendwie illegal. Ja? Und in dem Kontext eben auch schon die Tendenz gibt, die Ukraine an und für sich schon als rechtes Projekt zu bezeichnen und schon als Staat überhaupt zu entlegitimieren, nicht, weil es ja da auch eine deutsche Einmischung schon gegeben hat im Rahmen des Ersten Weltkriegs und so weiter und so fort. Denke ich, ist aber, in diesem Fall würde ich sagen, ich gehe auf den Aspekt Nationalismus, Separatismus noch mal ein bisschen ein, ja. Halten das erstmal hier so fest, also diese Tendenz, jetzt dann einen Staat dann zu sagen, ja, das ist eigentlich sowieso alles sehr seltsam, was da passiert. Denke ich schon, dass man da sagen kann, also was hier stattfindet, ist eine machtpolitische Identifizierung mit Russland. Sagen wir mal so, das ist vielleicht nicht so brandneu und einmalig vom Prinzip her. Traditionell waren es aber eher andere Leute, mit denen man sich identifiziert hat. Palästinenser, Kurden und so weiter. Ja, also sagen wir so, in der Linken gibt es traditionellerweise immer sowas wie einen projizierten Nationalismus. Ja, also deutschnational zu werden ist einem dann doch zu peinlich. Aber es gibt offensichtlich doch sowas wie eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verwurzelung, die man dann sozusagen anderswo stellvertretend auslebt, indem man sich für kurdische Volkstänze begeistert oder Ähnliches. Ja. Was hier allerdings neu ist, ist, dass es halt die erste Identifizierung mit einer kapitalistischen Großmacht ist, die dann implizit oder explizit als Nachfolgestaat der Sowjetunion sozusagen, also Sowjetunion 2.0, identifiziert wird. Das wiederum lässt sich recht leicht widerlegen. Ja. Ich zitiere einfach mal Lenin. Was heißt Sowjetmacht? Ihr Wesen, das die Arbeiter eines jeden Landes in immer steigendem Maße anzieht, besteht darin, dass der Staat, der früher auf die eine oder andere Art von den Reichen oder den Kapitalisten geleitet wurde, jetzt zum ersten Mal, und zwar in großem Maßstab, gerade von den Klassen geleitet wird, die der Kapitalismus unterdrückte. Selbst in der demokratischen, selbst in der freiesten Republik wird der Staat, solange die Herrschaft des Kapitals bestehen bleibt, solange Grund und Boden Privateigentum bleiben, immer von einer kleinen Minderheit geleitet werden, die zu 9 Zehnteln aus Kapitalisten und Reichen besteht. Ich denke, das muss man jetzt nicht weiter erläutern, dass das heutige Russland diesem Bild nicht so richtig entspricht. Wichtiger aber noch eigentlich ist, dass Lenin eben, ich zitiere ihn jetzt einfach immer als den sozusagen Cheftheoretiker der damaligen Bolschewiki, auch gesagt hat, Sowjetunion ist eine Übergangsform zur völligen Einheit der werktätigen verschiedenen Nationen. So, das heißt, das ursprüngliche Ziel dieses Landes, also dieses Staatenbundes, war die Auflösung von Nationalität. Ja? Also wir können hier feststellen, nicht, wenn es hier heißt, also das Wesen, dass die Arbeiter eines jeden Landes in immer steigendem Maße anzieht, das mag für eine bestimmte historische Phase gestimmt haben. So allgemein als historische These kann man es natürlich heutzutage nicht mehr so wirklich sagen. Denke aber schon mal wichtig, das nochmal als tatsächliches Ziel dieses zwar gescheiterten, aber dennoch ja weiterhin wichtigen Experiments festzuhalten. Ja? Auflösung der Nationalitäten. Nicht insofern ursprünglicher Selbstbestimmungsrecht der Völker hat ja auch der damalige US-Präsident Wilson vertreten. Ja? Der entscheidende Unterschied damals ist eben meiner Ansicht nach gewesen, dass eben dieses Ziel Auflösung der Nationalitäten schon sehr wichtig gewesen ist und dieser Übergangscharakter, den Nationalität überhaupt haben sollte, der ist eigentlich vergessen oder verdrängt worden, wenn man sich die heutige Rezeption anguckt. Ja? Gut, nun könnte man natürlich auch sagen, warum nicht Schluss mit dem ganzen Scheiß, Nationalismus und was geht uns das alles an? Ja? Da zitiere ich jetzt mal nochmal den Gegenpol von damals, Rosa Luxemburg. Ja? Statt gerade im Geiste der reinen internationalen Klassenpolitik, die sie sonst vertraten, die kompakteste Zusammenfassung der revolutionären Kräfte auf dem ganzen Gebiet des Reichs anzustreben, die Integrität des Russischen Reiches als Revolutionsgebiet mit Zähnen und Nägeln zu verteidigen, die Zusammengehörigkeit und Unzertrennlichkeit der Proletarier aller Nationen im Bereich der russischen Revolution als oberstes Gebot der Politik allen nationalistischen Sonderbestrebungen entgegenzustellen, haben die Bolschewiki durch die dröhnende nationalistische Phraseologie von dem Selbstbestimmungsrecht bis zur staatlichen Lostrennung gerade umgekehrt der Bourgeoisie in allen Randländern den erwünschtesten, glänzendsten Vorwand geradezu das Banner für ihre konterrevolutionären Bestrebungen geliefert. So klingt, möchte ich mal sagen, erstmal cooler, ne? Also Schluss mit dem ganzen nationalistischen Scheiß. Das Problem in der damaligen Zeit war allerdings, dass die Bolschewiki ja ein Kolonialreich mit einem sehr hohen Ausmaß von rassistischer und religiöser Diskriminierung geerbt haben, wo man dann nicht einfach so tun kann, als hätte das alles nie gegeben. Ja? Und also sagen wir mal so, was man halt gebraucht hätte, wäre so etwas wie Affirmative Action eben auf allen Ebenen. Und das zweite Problem ist, dass also schon Lenin, denke ich, den Antinationalismus des Proletariats überschätzt hat. Erst recht, denke ich, überschätzt hat Luxemburg ihn überschätzt. Ja, also nationalistische Ressentiments gab es auch im Proletariat und auch in der KP. Ja, nochmal kurz Lenin-Zitat: Kratze manch einen Kommunisten und du wirst auf einen großrussischen Chauvinisten stoßen. Das ist erstaunlicherweise bis heute so geblieben. Und nicht ganz unwichtiger Punkt jetzt auch für die Beurteilung der damaligen Situation. Die russische Revolution war zwar keine rein russische Revolution, aber sie hat eben, also jetzt im heutigen Sinne, ja, aber sie hat eben in weiten Teilen des damaligen Russland und der späteren Sowjetunion überhaupt gar nicht stattgefunden. Also in Zentralasien zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, da gab es auch kein Proletariat. Ja. Und in dem Fall ist natürlich dann schon die Frage, was hieße dann die Integrität des Russischen Reiches als Revolutionsgebiet mit Zähnen und Nägeln zu verteidigen? Ja, also ich würde schon sagen, es hätte wahrscheinlich, wenn Luxemburg sich durchgesetzt hätte, noch ein weit höheres Ausmaß an nationalistischen Konflikten gegeben. Und ja, die Frage ist jetzt, denke ich, auch heute dann weniger, was hätte man selbst vom Selbstbestimmungsrecht der Völker? Das kann ich jetzt relativ leicht beantworten. Ich persönlich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Das Problem ist eher, wie geht man halt mit Leuten um, die sich darauf beziehen und gegebenenfalls auch noch gute Gründe dafür haben. Ja? Da wird es dann halt ein bisschen schwieriger. Wenn man auf die damalige Zeit nochmal zurückgeht, da sind wir ja heute in der Wissenschaft etwas weiter. Stalin, der damals noch kein Stalinist war, das muss man hier betonen, ja, 1912 oder 13 war das, hat ja die Grundlage gelegt zur nationalen Frage, hieß das Büchlein, glaube ich. Ja? Er hat die Nation als statisch gesehen, ja? Also nicht als eine Erfindung der bürgerlichen Epoche, die in einer bestimmten Phase der Klassengesellschaft wichtig ist, aber mal entstanden ist, auch mal wieder verschwunden ist, sondern schon als etwas Statisches, Bleibendes, quasi Überhistorisches. Man wusste es einfach damals nicht besser, das muss man den Leuten natürlich immer zugutehalten. Das heißt, das gesamte Nation-Building, was in der Sowjetunion stattgefunden hat, ist halt bewusst passiert. Man hat ja Schriftsprachen geschaffen, beispielsweise, wo es noch keine gab, ja. Hat dann eben zur Festigung oder auch sogar zur Schaffung von nationalen Identitäten beigetragen, die natürlich dann auch bestimmten machtpolitischen Erfordernissen während des Bürgerkriegs und so weiter gefolgt sind. Gut. Sowjetunion, also so wird es ja eigentlich Räte, also es geht ja um eine bestimmte Form von Demokratie, von direkter Demokratie und Selbstverwaltung, die sind ja schon während des Bürgerkriegs verschwunden, diese Räte. Und der große russische Chauvinismus ist in den folgenden Jahrzehnten immer wieder durchgekommen. Trotzdem, ja, und das denke ich, muss man angesichts der heutigen Situation dann schon nochmal festhalten, bis zum bitteren Ende ist die Sowjetunion schon immer ein multinationaler Staat gewesen. Ja, die Ukraine gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der UNO, da gibt es jetzt wieder spezifische Gründe für, ja. Und und das, denke ich, ist dann für die linke Debatte wieder wichtig, ja, also auch wenn, nicht, das kann man ja in jeder Knopf-Doku sehen, wenn die Deutschen interviewt werden, heißt es immer der Russe oder der Ivan, ja, es hat aber eben die Sowjetunion den Krieg, den Nationalsozialismus gewonnen und nicht allein Russland, ja, das heißt also ukrainische, tatarische, tadschikische, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, ja, aber die sowjetische Armee war ja keine russische Armee, sondern eine multinationale Armee, ja, sodass da, denke ich, niemand jetzt dieses Alleinerbe des Kampfes gegen Hitler da beanspruchen kann. Gut, was die Bolschewiki betrifft, denke ich, heute muss man das eigentlich deren Politik als Mission Impossible bezeichnen. Ja? Also ich habe auch jetzt im Kontext dieser neuen Geschichte mir die alten Sachen nochmal angeguckt. Ja? Es ist mir ehrlich gesagt keine Lösung eingefallen, die jetzt wirklich allen Ansprüchen gerecht geworden wäre. Ja? Ich denke, man kann nicht einfach so tun, als wenn jetzt eben religiöse und rassistische Unterdrückung jetzt einfach vorbei sind, wenn man auch in seiner eigenen Partei noch großrussische Chauvinisten hat. Ja. Auf der anderen Seite hat man natürlich durch diese Nationalitätenpolitik sich bestimmte Probleme ja, selber dann auch wieder geschaffen. So, die entscheidende Frage wäre eben nicht, also statt sich, denke ich, mit geostrategischen Fragen und wem gehört die Ukraine und wem gehört der Osten und wem gehört die Krim abzugeben, wäre eigentlich ja eher die Frage eben, was könnte heute die Auflösung der Nationen bewirken. Also wie kann man sich vielleicht, also eben welche Perspektive, und sei sie auch noch so langfristig und momentan unrealistisch, könnte jetzt die Linke für die Auflösung von Nationalitäten eigentlich heute bieten. Ja, das ist natürlich im Zusammenhang jetzt mit der Debatte um die EU nicht ganz unwichtig, aber eben auch ja, im Kontext der Debatte um Krim, Ukraine, Ostukraine und so weiter. Ja. So, womit wir es denn zu tun haben, ist eben eine, ja, ich würde halt sagen, eben geschichtsvergessener Nationalbolschewismus. Ja, wenn man streng ist, würde ich halt auch sagen, eigentlich gibt sowas nicht. Ja. Entweder ist man Bolschewist und man denkt national, beides zusammen geht eigentlich nicht. Und eine Sowjetnostalgie, die sich auf bestimmte Aspekte der Sowjetunion bezieht, die zumindest dem ursprünglich fortschrittlichen Charakter des Projekts dann auch nicht so wirklich gerecht werden. Das heißt, Putin gilt dann halt sehr, sehr vielen Linken als Repräsentant von so einer Art UdSSR 2.0. Und ja, also es ist natürlich hier ein bisschen schwer fassbar, die Milieus, aber ziemlich deutlich ist es das ehemals realsozialistische Milieu, DKP, die ja auch immer noch und jetzt im weitesten Sinne jetzt nicht nur die Mitglieder der Partei, sondern alle Leute, die sich damals irgendwie der Sowjetunion verbunden fühlten, heute noch in den Resten der Friedensbewegung eine wichtige Rolle spielen. Anti-Imps, ein Teil der trotzkistischen Gruppen, ja, und Leute, die ich so als konservative und autoritäre Linke bezeichnen würde. Es geht dann noch bis weit in die Sozialdemokratie hinein. Die haben einen etwas anderen Dreh dann, aber es geht im Prinzip in die gleiche Richtung und eben bedauerlicherweise auch die Kremlitzer Linke, wie ich mal so sagen würde, also diese sehr spezifisch antideutsche Linke, die sich, sagen wir mal, innen konkret sammelt. Ja, die, denke ich, kann man da auch dazu zählen. Ja. Das, was jetzt folgt, ja, da, ich kann es nicht an jedem Punkt nochmal auseinanderdröseln, auf jeden Fall, für wen das jetzt gilt und für wen nicht. Also nicht alle Leute von denen die stimmen jetzt einem zu oder machen sich sozusagen all diese Vergehen schuldig, die ich jetzt da schildern werde. Das zweite Problem ist hier natürlich sozusagen ja, von der Sachlage her gegeben. Also wenn ich nach Motiven forsche, bewege ich mich, das muss ich natürlich immer ehrlich zugeben, immer auf einem etwas wackeligen Terrain. Eine klare auf den Punkt Beweisführung ist da nicht möglich. Ja? Insofern, ja, denke ich, das jetzt erstmal als Thesen so zur Diskussion zu stellen. Ja? Eine Besonderheit, das vielleicht vorneweg, wo ich mir selber noch nicht ganz schlüssig bin, was ich davon halten soll, das realpolitische Interesse, das die Linkspartei haben könnte, jetzt an der gegenwärtigen Auseinandersetzung. Ja? Es ist zunächst mal natürlich schlecht für rot-rot-grüne Koalition, also der Streit, den sie sich da jetzt mit den Grünen geliefert haben, auch in aller Heftigkeit und Polemik und Demagogie, mit der da geführt worden ist. Auf der anderen Seite tritt jetzt die Linkspartei, und das ist wiederum finde ich schon zumindest, sollten wir mal gucken, wie das weitergeht, als Vertretung, sagen wir mal, deutscher Interessen, auch Wirtschaftsinteressen hervor. Ja. Sarah Wagenknecht hat ja explizit den Besuch des Siemens-Vorsitzenden Keser bei Putin verteidigt, auch sich natürlich gegen Sanktionen ausgesprochen und das auch eben durchaus explizit im Interesse der deutschen Wirtschaft. Ja. Gysi hat es in einem anderen Kontext jüngst getan, ja, indem er gesagt hat, die einzigen, die die deutsche Wirtschaft vor der US-Industriespionage schützen, das ist die Linkspartei. Das ist jetzt ein etwas anderer Kontext, ja. Aber das könnte hier auch ein mögliches Motiv sein, ja, dass man von dem Image jetzt der Wirtschaftsfeindlichkeit, also Unternehmerfeindlichkeit, da loskommen will und sich vielleicht mit bestimmten Milieus verbanden will, die machtpolitisch von Interesse sind. Aber wie gesagt, das bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Was es auf jeden Fall gibt, bei autoritär strukturierten Linken ist eine Bewunderung militärischer Stärke und starker Männer. Das kann man auch bei anderen Gelegenheiten sehen, ja. Da ist natürlich, denke ich, der Putin immer von Interesse. Und ein wichtiger Punkt ist, also ich meine, es ist halt natürlich kein System, was in irgendeiner Weise sozialistisch ist, aber es ist ein System, in dem man auch einen Kapitalisten einfach mal so einsperren kann. Also wie diesen Chodorkowski, immerhin einen der reichsten Männer des Landes, vielleicht der einflussreichste Oligarch überhaupt gewesen, der eben auf dem Öl gesessen hat damals, nicht? Der kriegt dann eben mal 10 Jahre Knast, nicht? Und mal, wenn man so autoritär strukturierte Linke, nicht? Das möchten wir doch hier auch, nicht? Siemens und so, nicht? Was man dann davon hat, die Leute einzusperren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, nicht? Aber ich denke, so dieses harte Durchgreifen gegen die Kapitalisten, nicht? Das denke ich, kommt durchaus bei einem beachtlichen Teil von autoritär strukturierten Linken an. Also bringt halt die Bourgeoisie ja zumindest unter Kontrolle, was im Westen ja nicht so passiert. Und ja, dafür kann man ihn dann auch schon mal bewundern, wenn man nicht so genau hinguckt, was eigentlich das Ziel der ganzen Sache ist und was dann da wirklich passiert, ja. Dann wiederum, nicht auch da, das ist jetzt auch, sagen wir mal, schlechte linke Tradition, Bürgerrechte und Demokratie für eigentlich irrelevant zu erklären, zumindest solange es einen nicht selber betrifft, ja. Wenn man selber natürlich, wenn einem das Wort verboten wird bei einer Veranstaltung, werden Bürgerrechte und Demokratie natürlich sehr schnell relevant, ja, aber in fernen Ländern ist das ja dann nicht so wichtig, ja. Zumindest kommt da ja relativ wenig Kritik an der nun eindeutig sehr repressiven Politik der russischen Regierung. Was meiner Meinung nach auch eine Rolle spielt, und das wahrscheinlich sogar weit über die Kreise der Linken hinaus, ist, dass ja eine gewisse Sympathie für ein paternalistisches System, in dem, sagen wir mal so, der gehorsame Lohnabhängige noch belohnt wird. Ja? Also Russland strahlt ja jetzt, sagen wir mal so, in der Hinsicht vielleicht eine gewisse Gemütlichkeit aus. Man muss hart arbeiten, ne? Aber man kann auch mal besoffen zur Arbeit kommen, wenn man zweimal im Jahr mit der richtigen Fahne am richtigen Platz erscheint. Ja? Und es gibt eben nicht dieses Selbstoptimierungs- und wir müssen jedes Jahr mehr leisten und wenn du nicht mitziehst, wirst du entlassen System. Ja? Das fürchte ich, wird auch, also sicherlich spielt es auf jeden Fall spielt's eine Rolle, also die jetzt paternalistische und dass der Staat die Leute auch mal belohnt, spielt auf jeden Fall eine Rolle auf der Krim und in der Ostukraine, ja, was natürlich durchaus verständlich ist, wenn man sich die sozialen Verhältnisse da anguckt, dass also ein Rentner sagt, ich werde Russe, da kriege ich die doppelte Rente, ja, ist natürlich durchaus verständlich, ja. Aber hier wiederum, gut, denke ich, sollte das paternalistische System da nicht unbedingt die Alternative sein. Was ja auch immer mal wieder in der Linken spürbar wird und hier, sagen wir mal, ein bisschen ausgelebt werden kann, Abneigung gegen gesellschaftliche Emanzipation. Ja? Und da das immer was ist, was mit dem Westen und den USA identifiziert wird, denke ich, bietet Russland da einen jetzt Gegenpol, mit dem viele sympathisieren. Also ich sag's mal so, das geht dann auch zum Beispiel... Ja, linksgewerkschaftliches Milieu, das ändert sich natürlich, aber jetzt so zumindest die ältere Generation, die dann sagen, also ich habe jetzt schon aufgehört, meine Frau zu verprügeln, das muss ja wohl reichen als Zugeständnis an Feminismus und jetzt kommt im Jahr auch noch mit Quote und jetzt mit Queer und das will ich alles nicht und dann sollen jetzt auch noch die Schwulen heiraten dürfen und so weiter, ja. Also auch für solche Leute, die jetzt sagen wir mal im Hinblick auf ihre Lohnabhängigkeit schon links sind, aber doch durchaus autoritär strukturiert, denke ich, ist vieles vor dem, was Putin macht, eine Alternative, die sie da durchaus richtig finden. Man muss hier natürlich sagen, vieles von dem fand sich ja auch schon in der späteren Sowjetunion in der DDR. Ja, wenn wir jetzt nochmal hier, das Walter Ulbricht mit dem GGG, also den Beatles, nicht, wollen wir nichts zu tun haben. Die Mauer war ja auch ein Schutzwall gegen die Popkultur. Und auch diese Militärparaden, die hat die Sowjetunion ja nicht gemacht, um den Amerikanern zu zeigen, was sie haben. Das wussten die ja. Das war ja schon, weil man schon jetzt sagen wir mal bei autoritär strukturierten Linken auf Bewunderung gehofft hat. Ja, das heißt, gerade in einer Situation, wo die Linke extrem schwach ist, überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, also noch nicht mal schafft, die Löhne zu halten, geschweige denn irgendetwas durchzusetzen, denke ich, ist natürlich die Versuchung, sich mit einer starken Macht zu verbünden, würde ich mal sagen, extrem stark. Ja? Und was auch, denke ich, auffällig ist, eine relativ neue Geschichte jetzt in der Linken, ist die Abneigung gegen Aufstände, bei denen man selber keine Rolle spielt oder bei denen man glaubt, keine Rolle zu spielen. Da zitiere ich jetzt nochmal Tobias Riegel, Neues Deutschland, erster zumindest Redakteur, ich glaube sogar Chef Ausland, aber das will ich jetzt nicht beschwören. Wer Chaos sieht, ohne dass eine stramme linke Organisation ins Machtvakuum stößt, befördert das Recht des Stärkeren. Angesichts der vor den Umstürzen absehbaren ukrainischen und ägyptischen Desaster spricht vieles dafür, dass sich die Staaten mit nicht tödlicher Gewalt hätten behaupten werden müssen, wenn es in ihrer Macht gestanden hätte. Ja? Also Ukraine hieß, also Janukowitsch war der Demokrat, dann kam sozusagen der böse Umsturz. In Ägypten war Morsi, der Muslimbruder, Präsident, der Demokrat, dann kam der Umsturz, also da in dem Fall der Militärputsch. Ja? Ich fand auch sehr schön diese Formulierung, eine stramme linke Organisation. Ja. Es ist natürlich tatsächlich so, also jetzt linke Organisationen im engeren Sinne des Wortes haben in der Ukraine und auch in den arabischen Revolten erstmal keine Rolle gespielt. Es sind tatsächlich erstmal jetzt bürgerliche Revolten im Hinblick auf Demokratisierung, ja, häufig verbunden natürlich, zumindest in der arabischen Welt, mit sozialstaatlichen Forderungen. Aber es ist eben jetzt natürlich keine sozialistische Bewegung. Ja. Scheint mir nicht, dass da doch eben so eine Art Obrigkeitsstaatliches Denken durchbricht. Ja, ist natürlich ein bisschen naiv jetzt mit der nicht tödlichen Gewalt, jetzt gerade auch für Ägypten. Aber gut, so anständig möchte man dann halt immer noch sein, dass man jetzt sagt, nicht, also man soll die Leute nicht gleich erschießen. Aber eben doch schon jetzt hier ein gewisses Obrigkeitsstaatliches Denken. Nicht? Die Leute sollen erst dann auf die Straße gehen, ja, wenn sie exakt das wollen, was ich will. Nicht? Und keinen Moment vorher. Und vorher möchte man lieber eigentlich gar keine gesellschaftliche Veränderung haben. Ja. Ist eben der ehemalige US-Verteidigungsminister Rumsfeld sozusagen antiautoritärer mit seinem berühmten Freedom is untidy, Freiheit ist unordentlich. Das stimmt halt natürlich auch. Wirft das natürlich nochmal die Frage auf, was ist denn eben heutzutage eigentlich links? Ich will jetzt keine umfassende Antwort da versuchen, darauf zu geben. Ich denke aber, dass für sehr viele Linke jetzt nochmal die Gelegenheit gekommen ist, sich von unbequem gewordenen emanzipatorischen Ansprüchen zu trennen. Ja, eine Tendenz, obwohl ich jetzt Putin und Chavez nicht gleichsetzen möchte, da gibt es schon sehr bedeutende Unterschiede, die aber auch schon beim Chavez-Hype eigentlich, denke ich, erkennbar war. Ja, das würde ich jetzt eher unter autoritäre Sozialdemokratie abbuchen. Ja, ist nochmal ein anderes System als das, was man in Russland hat. Die Gemeinsamkeit ist aber, dass man hier jetzt erstmal den starken Mann an der Spitze des Staates hat und dass man endlich wieder einen staatlichen Verbündeten hat. Das scheint wirklich sehr viele Leute zu vermissen. Ja? Die fühlen sich einfach da sozusagen zu allein. Und dass es dann halt, sagen wir mal, die Hoffnung so auf einen patriarchalischen Sozialstaat gibt, ja, es sind ja beides, sowohl Russland als auch Venezuela Rentenstaaten, in denen im Wesentlichen das Öleinkommen verteilt wird, nach Gutdünken des jeweiligen Staatschefs, natürlich immer mit einem gewissen Druck von unten, aber letzten Endes ist das die Entscheidung der Regierung, ja. Und ja, das bedeutet natürlich schon, dass man jetzt Hoffnungen auf Emanzipation halt aufgegeben hat, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe mich halt damit zufrieden, wenn ich mit einem System leben darf, das mir halbwegs die regelmäßige Lohnabhängung gewährt. Ja. Mein Eindruck ist zumindest, ja, dass diese Identifizierung mit einer starken Macht jetzt vermehrt erwünscht ist. Man kann natürlich, verstehen, dass viele nochmal auf der Gewinnerseite stehen möchten. Ja, erst recht natürlich bei Leuten, die jetzt noch aus diesem realsozialistischen Milieu kommen und ihr Vaterland der Werktätigen verloren haben und jetzt glauben, sie können es vielleicht in einer gewissen Art und Weise wiedergewinnen. Aber es betrifft natürlich eben schon auch andere Milieus der Linken. Es geht ja schon über die, sagen wir mal, alten Herren, die schon in der DKP waren, hinaus. Ja, und kennzeichnet, denke ich, schon eine besorgniserregende autoritäre Tendenz, die eben sehr leicht dazu führen kann, ja, da komme ich dann wieder auf dieses Treffen zurück, dass man sich dann eben mit den Leuten aus, Initiativgruppen des antifaschistischen Widerstands von Sumy, Kiew und so weiter, Odessa und Volksanheit Charkow, ja, also mit rechten Kräften auf der pro-russischen Seite in der Ukraine dann verbündet. Gut, ich komme dann auch langsam zum Schluss, vielleicht ein bisschen jetzt zusammenfassend nochmal, ja. Die perfideste Lüge sozusagen finde ich immer, den Sieg über den Nationalsozialismus, den Putin als dessen Erben eigentlich zu sehen. Ja, also niemand auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion kann da einen Alleinanspruch stellen. Natürlich, weil die meisten Leute in der Sowjetunion Russen waren, sind auch die meisten Leute, die in der Armee gekämpft haben, Russen gewesen. Aber es ist ein multinationaler Staat gewesen, der trotz des Stalinismus immer noch zumindest diesen Anspruch hatte, ja, das zu sein. Das, denke ich, sollte man auch nicht vergessen. Und schon gar nicht zur Rechtfertigung benutzen für ja eben ein neutiges Russland, das mit einer sehr deutlich völkisch großrussisch nationalreligiösen Ideologie jetzt als Staatsdoktrin hat, ja, in dem privater wie staatlicher Rassismus florieren und eben man auch eine Regierung hat, in der Rechtsextreme tätig sind, ja, und Medien, staatliche Medien hat, in denen wirklich schon sehr extreme Rechtsextremisten und Antisemiten tätig sind. Ja. Natürlich gibt es immer so ein bisschen Unterschied, was kommt nur auf Russisch, das kennt man eigentlich auch schon jetzt hier von palästinensischer Seite, wo es ja auch immer einen sehr großen Unterschied gibt, was die Fatah auf Arabisch veröffentlicht und was auf Englisch. Das ist in Russland, gibt es da schon auch eine Parallele, nicht die Außendarstellung, die auf Englisch stattfindet, ist immer natürlich noch ein bisschen eine andere. Dennoch denke ich, auf wen Putin es genau abgesehen hat, das kann man zwar nicht so genau sagen, aber er macht ja schon, machen wir mal sagen, eine offensive Bündnispolitik. Ja. Diese Konferenz, von der ich hier spreche, ist nun organisiert worden von Boris Kagalitsky. Der ist, einige werden den Namen vielleicht kennen, eigentlich der renommierteste linke Dissident, zumindest in den 90er Jahren gewesen, der sich aber, wie eben bedauerlich viele Linke, jetzt sozusagen zum Nationalismus bekehrt hat, ist jetzt wohl auch von, sagen wir mal, staatsnahen Gruppen unterstützt worden. Jetzt keine so direkte staatliche Angelegenheit, aber natürlich. Insgesamt denke ich, kann man aber schon klar sagen, dass Putin sehr bewusst sein Land als konservativen Gegenpol zu einem dekadenten, auseinanderfallenden Westen, in dem es eben Homo-Ehe und all solche fürchterlichen Dinge gibt, darstellt, um eben da auch Verbündete für seine Politik zu gewinnen. Die findet er natürlich bei der Rechten, also mit sehr wenigen Ausnahmen haben sich sowohl die Rechtsextremen als auch die rechtspopulistischen Organisationen in Europa für ihn entschieden, aber eben auch in der Linken, ja. Worauf er damit genau hinaus will, weiß er vielleicht selbst nicht, ist halt ein bisschen unklar, aber ich denke schon, man kann sagen, Russland führt hier auch einen offensiven ideologischen Kampf, der dann in der westlichen Linken zum Teil bedauerlich gut ankommt, ja. Wenn man sich die russischen Verhältnisse tatsächlich anschaut, ja, dann haben wir es eben zu tun mit einem oligarchischen Staatskapitalismus, wo Putins tatsächliche Rolle meiner Ansicht nach gewesen ist, von dem Konkurrenzkampf der Oligarchen, in dem die Ukraine immer noch steckt, ja, zu einer staatlichen Lenkung dieses Systems zu kommen, das aber nicht etwa zu überwinden. Ja? Also die Oligarchen bleiben, sie stehen halt nur unter staatlicher Kontrolle, weil jeder von denen weiß, der Präsident kann mich jederzeit für beliebig lange Zeit hinter Gitter stecken. Ja, also weil es gibt keinen, also kann natürlich ohnehin schon drüber streiten, ob ein Milliardenvermögen ohne Verbrechen zustande kommen kann. Definitiv kann es das in Russland natürlich nicht, und Korruption ist sogar noch einer der harmloseren Vorwürfe da, wenn man bedenkt, dass es da beim Aluminiumkrieg 100 Tote gegeben hat. Ja, also jeder Oligarch weiß, dass er auf ewige Zeiten da verschwinden kann. Das heißt, er muss sozusagen sich gegebenenfalls staatlichem Kommando unterordnen. Man hat es eben im ökonomischen System zu tun, das eben abhängig ist vom Energieexport. Also das ganze Spielgeld für das ziemlich teure Abenteuer Krim kommt letzten Endes aus dem Ölexport. Ja. Es ist, denke ich, wird für zukünftige Analysen nicht ganz unwichtig sein, ein bisschen näher zu versuchen, der Frage zu kommen, worauf will Putin eigentlich endgültig hinaus. Ja. Meine These ist weiterhin, es ist eigentlich eher eine innenpolitische Geschichte für Russland. Also es geht eher um die Festigung des Systems Putin. Ja, man schürt ganz gezielt nationalistische Hysterie, um noch den Rest der Opposition zu beseitigen, hat damit einigen Erfolg. Es geht sicherlich auch um die Absicherung des Modells gegenüber eventuellen Versuchen, Russland auch in so ein Freihandelsregime einzubeziehen. Möglicherweise geht es auch um dessen Verbreitung. Das wird also die weitere Ukraine-Politik zeigen. Da denke ich, muss man einfach noch abwarten. Es ist kein Imperialismus im Sinne Lenins. Ich denke nicht, dass die Kontrolle eines Territoriums wegen der Rohstoffe, also der Weintrauben oder was man da sonst noch auf der Krim findet, dass das der entscheidende Punkt gewesen ist. Es ist schon ein politischer Krieg. Und also mein Vergleichspunkt ist dann eher das, was die Saudis in der arabischen Welt machen. Ja? Das heißt, man versucht, sein eigenes System zu festigen, abzusichern und gegebenenfalls auch zu verbreiten und sich Bedrohungen vom Hals zu schaffen, indem man im Ausland eben befreundete Gruppen unterstützt, national-religiöser Art. Also Islamismus ist natürlich noch eine etwas extremere Form von national-religiös, geht aber im Prinzip, denke ich, in die gleiche Richtung. Gut, und auf der anderen Seite hat man eben westliche Staaten, EU und USA, Verbreitung des Freihandelsregimes ist da, denke ich, das oberste Ziel. Es hat natürlich eine klare ökonomische Ziele. Natürlich wollen die da auch was dabei verdienen. Ja. Im Moment, und das ist natürlich auch für die Politik in der Ukraine, auch für die weitere Entwicklung nicht ganz unwichtig, dass es eine Austeritätspolitik geben wird, obwohl das Lohnniveau jetzt schon niedriger ist als in China. Ja. Und also unklar ist, ob die EU tatsächlich so in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit und mit der Politik, die sie machen, und die USA, ob das halt wirklich so kommen wird, dass sie die Ukrainer wenigstens dann Bürgerrechten, unabhängige Justiz und bürgerliche Demokratie nahebringen. Ja. Auch da, denke ich, muss man einfach die weitere Entwicklung abwarten. Zusammenfassend denke ich, also was sozusagen die pro-russische Linke dann auszeichnet, ist völlige Ausblendung eben dieser russischen Verhältnisse. Ich wollte jetzt nicht das Ganze vorlesen, ja, aber eine Forderung hier ist zum Beispiel auch, wir rufen auf zu einer sofortigen Beendigung der Verletzung von Menschenrechten durch die Kiewer Regierung. Das ist natürlich immer eine richtige Forderung. Man fragt sich natürlich, was ist jetzt mit den anderen so, nicht? Also es ist wirklich kaum zu übersehen, dass da jetzt auch Entführungen stattgefunden haben und dass also die andere Seite dann auch sich Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hat. Scheint dann aber egal zu sein. Also eine bewusste Einseitigkeit. Nur zu autoritären oder zu der Verstärkung von autoritären Tendenzen führen kann, in den extremeren Fällen dann eben zu Querfrontbündnissen. Schwieriger wird es dann schon mit der Frage, was sollte man eigentlich stattdessen machen? Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt vielleicht nicht so drängend, weil es eigentlich in der politischen Praxis eigentlich keine Rolle spielt. Also was mich, sagen wir mal so, die Entwicklung, die in Osteuropa jetzt stattgefunden hat, auch in verschiedenen anderen Revolutionen, ist, möchte man sagen, bei weitem noch nicht fertig analysiert. Es ist eigentlich sicherlich irgendwo ein Prozess hin zur bürgerlichen Demokratie. Was ich noch nicht so ganz begreife oder wo ich mich frage, sagen wir mal so, wenn man jetzt sich die arabischen Aufstände trotz ihres momentan sehr schlechten Standes anguckt, würde ich sagen, es gibt da einen den Kern eines revolutionären Milieus, das ich mal als im besten Sinne sozialliberal bezeichnen würde, also insofern, als sie für Bürgerrechte und für den Sozialstaat sind. Ja, diese Leute sind marginalisiert, aber sie sind noch da, und ich würde auch sagen, dass die, also Frauen eigentlich in den arabischen Aufständen die größere Rolle gespielt haben als in Osteuropa. Und auch eine nicht ganz unwichtige Sache, es sind halt, zumindest in Ägypten ist ja eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung auch entstanden. Was da in der Ukraine passieren wird, ist mir da ehrlich gesagt noch nicht klar. Ja, weil all diese, also gerade unabhängige Gewerkschaften oder überhaupt jetzt eine Form von ja, revolutionärer oder meinetwegen auch reformistischer Organisierung scheint mir da immer noch recht schwach zu sein. Ja, das heißt also, es gibt eigentlich keine wirklich radikale oder revolutionäre Linke in beiden Ländern und auch eine sehr schwache Gewerkschaftsbewegung. Das heißt, im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würden die Ukrainer eigentlich das Schlechteste so aus beiden Welten kriegen. Ja, also dass eben weiterhin keine Bürgerrechte wie in Russland, ja, aber eben auch nicht die ökonomischen, ja, Vorteile, die man jetzt durch höhere Löhne oder sowas kriegen würde. Ja. Das heißt, im Prinzip würde ich immer sagen, ja, also Antifa ist natürlich nie verkehrt, also ganz egal, ob es um die Ukraine oder um Russland geht oder ja, Ostukraine. Wohin das führen wird, ist auch nochmal eine interessante Frage, auf die will ich heute nicht eingehen, zumal man das, glaube ich, auch noch nicht absehen kann. Ja, die ukrainischen Faschisten stehen jetzt natürlich ziemlich blöd da eigentlich, nicht, weil sie völlig isoliert sind da im Westen, nicht, was da weiterhin passieren wird. Ja, ist völlig unklar. Man wird es aber, denke ich, schon auch zu tun bekommen, nicht? Und so wirkt das Ganze, denke ich, dann auch auf Europa zurück. Ja, man hatte jetzt das Phänomen, dass beispielsweise Ungarn jetzt sich ja für die ungarischsprachige Minderheit in der Ukraine einsetzt, ja, und ein riesiges Durcheinander von nationalistischen Bestrebungen entsteht, je weiter sich dieser Nationalismus da festsetzt, ja. Also eigentlich nicht, dass ich jetzt sagen könnte, was man jetzt wirklich ernsthaft dazu beitragen könnte, ja, aber der entscheidende Punkt wäre natürlich in dieser Auseinandersetzung zu versuchen, die Nationalismen mindestens zu schwächen oder aufzulösen. Ja, die Frage ist halt, das wäre, denke ich, die entscheidende Frage, jetzt damit kommen wir noch zum Schluss, die sich eine Linke mit einem auch nur reformistischen Anspruch hier eigentlich stellen müsste. Nicht? Was kann man also dazu tun, jetzt den Nationalismus zu schwächen und diese Austeritätspolitik zu stoppen? Ja, es ist ja im Grunde Schnuppe, ob das jetzt Ukraine oder Russland heißt. Der entscheidende Punkt ist ja, wie die Leute da dann leben. Ja? Und ja, also ich denke, das wären eigentlich die entscheidenden Aufgaben, wo man dann leider sagen muss, dass der größte Teil der Linken da jetzt mal wieder versagt. Gut, damit komme ich dann auch erstmal zum Schluss.